Kundgabe 4354. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.06.1948. Führerschaft Gottes. Dämonen in der Endzeit. Alle Schritte sind vergebens, da ihr nicht mich neben euch schreiten lasset, auf dass ich euch recht lenke und ihr nicht falsche Wege gehet. Ein immerwährender Kampf der Dämonen um eure Seele findet statt. Und also stehen sie lockend am Wege. Verführerisch suchen sie, euch abzulenken, dass ihr des Weges nicht mehr achtet und unmerklich einen falschen Weg beschreitet, der euch fernab vom Ziel führt. Lasset ihr mich neben euch gehen, so wagen sich die Dämonen nicht an euch heran. Die Lichtfülle blendet sie, die von mir ausgeht. Sie weichen zurück und lassen euch unbehelligt vorübergehen. Merket euch dies, dass ihr ständig von Kräften umlagert seid, die euch nicht wohlwollen, dass ihr aber in meinem Schutz sie nicht zu fürchten brauchet, denn dann sind sie machtlos und ihr seid stärker als sie. In der Endzeit wüten sie besonders heftig und machen auch nicht vor, dem geistig Strebenden Halt. Denn das Licht, das von euch ausstrahlt, so ihr die Wahrheit suchet oder verbreitet, reizt und empört sie, so dass sie es zu verlöschen suchen und euch daher arg bedrängen. Mit mir aber seid ihr sicher, denn ich führe euch so, dass ihr auf kurzem Wege euer Ziel erreichet. Doch der Weg ist beschwerlicher. Er ist nicht eben und von Gefilden eingesäumt, die euer Auge erbauen. Der Erdenweg ist ein harter Pilgerweg. Und so er lieblich anzusehen ist, lauert die Gefahr hinter der Schönheit. Mit mir aber achtet ihr nicht der Mühsal und Beschwerlichkeiten. Ihr schaut nicht um euch, sondern nur über euch. Ihr schaut nach vorwärts, wo euer Auge Herrliches erblicket, das ihr zu erreichen suchet. Und darum dürfet ihr euch nicht allein auf den Weg begeben, sondern ihr müsset mich ständig anrufen um meine Führerschaft. Ihr müsset stets in meiner Begleitung gehen. Dann wird euch der Erdenweg leicht sein. Die feindlichen Mächte werden euch nicht so bedrängen können. Wenngleich sie immer wieder versuchen, euch zu bestimmen, mich abzusetzen und allein des Weges weiterzuwandeln. Euer Wille muss stark sein und bleiben, dann seid ihr Sieger. Euer Wille muss mir gelten, dann stärke ich ihn und halte euch, so ihr in Gefahr seid, zu fallen. Der Kampf der Dämonen um eure Seele wird sich verstärken, je mehr es dem Ende zugeht. Ihr aber werdet auch fester stehen im Glauben an mich und jeder Versuchung mit Widerstand begegnen. Und immer geringer wird die Macht sein, die der Feind euch gegenüber anwendet. Denn immer heller erstrahlet das Licht meiner Gegenwart. Und immer deutlicher spüren es die finsteren Mächte, dass ihnen der Herr der Schöpfung gegenübertritt, den sie nicht zwingen können. Und sie werden euch fliehen, je näher das Ende kommt. Dann wird eure Glaubensstärke so tief sein, dass nichts mehr euch beirren oder abtrünnig machen kann. Denn dann wisset ihr, dass ich selbst komme zu euch, schaubar, und euch emporhole, wie ich es euch verheißen habe. Amen.